SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Muss man den Griechen ja lassen. Wenn es um den perfekten Groove geht, dann sind sie ganz vorne mit dabei. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus. Ich bin der Mental X und ich bin am Freitag so zuständig, dass die elektronische Underground-Club-Musik nicht zu kurz kommt. Ja, mit den Griechen ist so eine Sache. Bis eigentlich ins Jahr 2000 hat man nicht von griechischen Techno-Produzenten gehört, mit ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht noch von G-Pal. Aber dann 2001 hat zum Beispiel Dusk seinen Durchbruch gehabt oder auch der sehr renommierte Hausproduzent Stelios Vasiloudis. Nikolas Gala ist der griechische Mann für das Techno-Ding. Und so ist das weitergegangen. Und dann hat man sich irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt. Die Griechen haben ein internationales Renommee, aber sie sind ein bisschen in den Hintergrund getreten. Naja, bis eigentlich jetzt. Seit 2015 ist das Projekt Disharmonia ganz stark am Kommen. Sie haben auch die perfekte Plattform gefunden, nämlich das Berliner Hauslabel, nämlich Stay OK. Was genau sie auf dem Kasten haben, das hörst du heute so oben im Feature. Weiter hat er brandneue Sounds mitgebracht, unter anderem von Raphael Cerato und von unserem allem Lieblingsholländer, von Elke Klein. Anfang möchte ich die heutige dreistündige Reise mit einem richtigen Underground, tiefen Underground-Track. Und zwar die neue Mind Against. Das ist Solaris, die Woche gerade frisch rausgekommen. Thank you. Salami und süße Hausklänge aus Argentinien. Ja gut, wo denn sonst? Argentinien ist ja so ein Nest für die ganzen melodischen Deep House und respektive Progressive House Sachen. Und da haben wir einen so von diesen aufstrebenden jungen Acts, nämlich den Emi Galvan. Der Hörn Catanea und Juan de Minasis sind beides riesige Fans von ihm. Zu Recht, das ist sein brandneuer Remix, den er gemacht hat. Und zwar für Do It Twice im Original von Alex O'Lion. Mental X. weisst nie, was du von ihm gerade erwarten kannst. Das ist so ein bisschen ein typisches Phänomen vom Holländer und vom Elke Klein aus Rotterdam. Seit Jahr und Tag bin ich ein ganz grosser Fan und Supporter von seinen Sachen. Ich mag mich erinnern, 2006 hat er ja sein eigenes Label gegründet, namens Outside the Box. Das hat er allerdings dann nach 8 Jahren mal auf Eis gelegt, weil er ist einfach zu stark beschäftigt gewesen. Zwischendurch produziert er irgendwas Hausiges, dann wieder was Technoides und das da. Naja, was es auch immer ist, es ist ein klassischer Elke Klein-Track und heisst The Home. We'll be right back. Records, das Label von der Anja Schneider, eigentlich das Imprint für gepflegte Langeweile gesehen ist, die sind schon lange vorbei. Die Anja Schneider gibt mit ihrem Label richtig Gas und das irgendwie seit eineinhalb Jahren. Sehr überraschend. Zum Beispiel die Comedy, eine neue Scheibe, das ist ja die dann von Animal Trainer. Ich habe die heute sogar auch irgendwo mit in der Plattenkiste. Oder eben auch die hier. Das hier ist es schon mit Little Prince. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung mit dem Thema Greek Symbiosis findest du auf srf.ch/mentalhacks. We'll be right back. da haben wir ihn wieder, der Track mit einer unglaublichen, groovigen und vor allem samtweichen Bassline. Ja, Quiver ist es. Und zwar mit Mambo Jumbo. Letzte Woche hat er ihn zum ersten Mal vorgestellt im Essential Mix. Ganz klar, dass der Tune auch diese Woche wieder Platz findet in meiner Playlist. Es ist auch ein Rocko. Extrem hoch, gerade bei den DJs eingestiegen innerhalb von 4 Tagen irgendwie in den Top 3, so bei den Verkaufscharts. Gut, es ist halt eine Quiver-Platte. Und wenn ein Produzent 25 Jahre Erfahrung hat auf den besten Techno- und House-Labels der Welt, dann kannst du einfach wirklich mit etwas Grossem rechnen. Und genau das ist es. Mambo Jumbo vom Quiver. trying to forget. In the night, I'm just trying to reset. Definition ist ein Zürcher DJ. Hast du vielleicht schon das eine oder andere Mal in Zürich im Club Bellevue oder auch im Hive gehört? Neben dem, dass er als DJ und Produzent unterwegs ist, hat er natürlich auch ein eigenes Label namens Definition Records. Und gut, ist einfach dann zu merken. Und auf seinem Label hat er stellenweise verrückt gute Sachen, wie zum Beispiel der Wally Lopez, also eine Ikone aus den 90er Jahren, die sich jetzt langsam aber sicher wieder zurückmeldet. Und das da ist die neue Wally Lopez auf dem Zürcher Label auf Definition Music und heisst, tut sie A Night of Irgendwas. Und weil ich das vergessen habe, finde ich natürlich gerade nach der Sendung Playliste online auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Show bekommst du dort natürlich den Haupt- und Podcast. Ja. Und wenn wir schon gerade in Zürich sind, genauer gesagt beim Club Hive, verweilen wir noch ein paar Minuten dort. Und zwar mit den Resident DJs, mit den Animal Trainer. Naja, wir kennen sie natürlich alle bestens. Wenn schon mal in Zürich in Ausgang kommt, ist es praktisch eine Unmöglichkeit, nicht zu ihnen geschickt zu haben. Animal Trainer haben eine neue Scheibe draussen. Und das ist sie. Endor heisst sie und ist auf dem Mobile im Anja Schneider ihres Label rausgekommen. Sehr progressiv, sehr technoid, richtig geil. Animal Trainer mit Endor, brandneu. Anfang 20 und hat da schon eine beachtliche Diskografie. Und zwar mit den Releases unter anderem auf Dynamics-Label von Solomon, auf Systematic, das ist das deutsche Label von Mark Romboy, oder auch auf Estelle for Talent und Get Physical. Ich rede vom Raphael Cerato-gebürtigen von SOS. Und im Moment wollen wirklich alle mit ihm zusammenarbeiten. Genau das ist hier passiert, und zwar der Marc De Puls und Raphael Cerato sind zusammen im Studio gewesen, und das ist das Produkt, das dabei rauskommt. Richtig, richtig geil. Raphael Cerato, Marc De Puls mit Vertigo. etwas vom Besten, was aus Berlin kommt. Es ist ein Techno- und House-Label. Sie selber bezeichnen sich als ein Deep House-Label, naja, wie auch immer, und heissen dort Stereo Yoke. Die haben zwei Sublabels. Eins davon ist Stereo Yoke Black. Das ist dann eher so sehr, sehr düsterer Sound. Und dann haben sie noch ein White, das ist dann vor allem für DJ-Bemusterung. Das hier ist das klassische Stereo Yoke mit ihrem Zugpferd. Und zwar den zwei Ehekriechen von Disharmonia. Unglaubliche EP haben sie die Woche am Start gebracht. Hier hörst du den Titeltrack. Das ist Disharmonia mit Anatoli. We'll be right back. David Todd wieder mal mit einer neuen Scheibe. Lange haben wir ihn vermisst. 2006 war so sein Peak, wo das ganze Elektro-House-Ding gelaufen ist und wo das Genre dann so langsam aus den Clubs verschwunden ist, hat auch er sich zurückgezogen. Aber mit dieser Nummer, nämlich Our Love, beweist er ganz klar, dass er auch wirklich ein fabulöser Techno-Produzent ist. Das ist der David Todd auf Systematik mit Our Love. Acid House aus Brasilien, und zwar von der Anna. Inzwischen lebt sie aber, glaube ich, in Berlin. Dort hat sie sich mit Reboot getroffen und das da ist ihre brandneue Scheibe. Wo kriegst du am Wochenende genau solchen Sound? Du musst ganz klar ins Hive, und zwar morgens oben, dort sind nämlich extra Welt. Ich habe die wie vor eineinhalb Jahren das letzte Mal gehört, das hat einfach nur bratscht und zwirbt und quietscht. Naja, eben so klassische Acid House und Acid Techno Sound, was sonst noch so passiert im Club Land Schweiz das Wochenende. Für das habe ich meine kleine, feine Rubrik Club Selections, und die bekommst du in gut 45 Minuten. Hintergrund, Infos zu der heutigen Show, Playlisten und natürlich den Podcast zum Gratis-Download, da findest du auf srf.ch/mentlix. Den Podcast kriegst du auch gerade noch kurz nach der Show auf iTunes. Ja! I'm this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X.

die kommen und sie gehen. Das ist schon seit den letzten 30 Jahren, seit eigentlich Techno und House populär ist, ist das so und nicht anders gewesen. Allerdings muss man auch dazu sagen, seit Anfangs der Nullerjahre, wo eigentlich der digitale Markt dominiert, haben die Labels noch schwerer. Heute kannst du sagen, ein gutes Label mit sehr viel Arbeit und ein bisschen Glück schafft es vielleicht auf 5-6 Jahre. Umso besser, wenn wir ein Label haben, das es tatsächlich 18 Jahre geschafft hat, nämlich das hier. Lost Language, ein britisches Label, ursprünglich mal gegründet worden vom Red Cherry, das ist eine House-Ikone aus London, und zwar als Sublabel von Hooch Tunes. Jetzt wird der eine oder andere von euch machen, das ist das Label mit den Strichmännchen. Genau. Und Lost Language geht in schön regelmäßigen Abstand von etwa 2 Monaten immer eine neue Scheibe raus. Das hier, das ist die Comedy, raushoch und sie in 3 Wochen produziert hat Audio Noir und heisst jetzt Navajo Beach. Hast du das schnell gesehen? Die Playlist bekommst du gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentlix. Da bekommst du Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Greek Symbiosis. Du kannst den Podcast gerade nach der Show gratis downloaden. Und den Podcast, du weißt, bekommst du natürlich dann auch gerade so ab der 11:30, 12 auf iTunes. Also der perfekte Sound für zum Wochenende feiern oder am Morgen oder was du auch immer damit machst. Absorbers in extra Welt wieder mal im Club Lounge Schweiz, nämlich im Hive in Zürich. Ich habe es erst vor eineinhalb Jahren gelost und es hat mich dermaßen weggeblasen, der Sound. Sie sind knüppelhart, es ist sehr acid-lastig, aber es hat gerockt wie blöd. Und ich denke mir, das wird so eins von diesen Party-Highlights morgens oben im Club Lounge Schweiz. Was aber sonst noch genauso passiert, für das habe ich meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Und wenn wir schon gerade in Zürich sind, dann bleiben wir dort. Also, im Hive heisst man Extra Welt. Der Nick Fanciulli, einer von der Renaissance-DJs. Renaissance, das ist mal ein sehr bekanntes, renommiertes Party-Label und Plattenlabel aus England gewesen. Allerdings machen sie nicht mehr allzu viel, aber aus dem Renaissance-Stall raus sind ein paar wirklich Superstars rausgekommen. Unter anderem eben Nick Fanciulli. Und der gastiert morgens oben in einem kleinen Club am Bellevue und heissen dort auf Bellevue. Ist ja wieder noch praktisch zu merken. In der Fridas Büchse in Zürich bekommst du morgens oben den Chusky aus den USA. Das heisst, dort bekommst du eher so Tech-House und Tribal-House-Musik auf die Ohren. Während im Lexi in Zürich, dort gibt es morgens oben Superspace und zwar mit dem Chaim. Chaim ist ursprünglich mal entdeckt worden von der Ellen Alien. Die hat ihn dann auch prompt auf ihr Label auf einen B-Pitch-Control gesigned. Aber inzwischen released der Chaim wirklich auf allen möglichen Labels. Heim morgens oben in Zürich, und zwar im Lexi. Dann hatten wir in Luzern natürlich den Rockclub. Die machen so einen Basic-DJ, wobei der ist auch ziemlich teuer, der Martin Lansky, aber er ist ja sehr, sehr viel mal da gewesen. Naja, wenn du nicht weißt, was für einen Headliner du buchen willst, buchst du Martin Lansky. Das funktioniert immer irgendwie. So, naja, was soll's. We'll be right back. We'll be right back. Tribute. Der Name lässt zwar vermuten, dass ein deutscher Techno-Produzent ist. Nein, ist einer von den Shooting Stars aus Brasilien, neben Victor Ruiz. Mit ihm unter anderem bei Richie Harting auf einem Minus Music Release und so weiter und so fort. Letzte Woche im Feature gesehen, hast du die Sendung von letzter Woche verpasst? Kein Problem. Du kannst auch hier als Podcast noch abladen. Gehst auf professorf.ch/mentlix und schon hast du das Archiv für free download. Praktisch, oder? 25 zu genau diesem Sound haben deine Eltern in die ersten Underground-Techno-Clubs getanzt. Bist du älter als 40? Dann kreischst du jetzt sehr wahrscheinlich vom Radio. Das ist noch einer von diesen Klassikern schlechthin. Und zwar aus dem Jahr 1992 Perry & Rosen, The Beat Goes Straight On and On, Smile Music rausgekommen. Dort dahinter steckt übrigens der Tommy Eckhart. Der ist dann vor 10 Jahren noch bekannt worden mit seinem Elektropop-Projekt namens Zweiraumwohnung. Aber das da, umgeschlagen, eine Hymne. Damals von der Trance Music, Perry & Rosen, The Beat Goes Straight. Straight on and on, the beat just goes straight. anarchische Symbiose mit dem Thema Disharmonia, ein Duo eben aus Athen im Feature. Wieder hat er brandneue Sounds vorgestellt von einem jungen Franzosen namens Raphael Serrato und neue Sounds von Elke Kleiner, Phyllis May. Ich hoffe, dir hat der dreistündige Trip gefallen. Gerade nach der Sendung in einer guten Stunde kriegst du noch als Podcast gratis zum Downloaden auf der Playlist auf srf.ch/mentalix und selbstverständlich auch noch auf iTunes. Wir hören uns am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich hier live hinter den Turntables im Studio am Monat shaken und bei dir ins Wochenende zu basen. So, und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.